Oh yeah, 2003 bei Headrush im Studio. Es ist ein heißer Tag und ich habe etwas geschrieben für einen heißen Tag mit dem richtigen Groove. Wow, spüre diesen Fuß, lass mich in dich hinein. Öffne deine Tür und lass in mich hinein. Spüre diesen Fuß und lass mich hinein. Ja, yeah. Basilo, das kenne ich irgendwoher. Lass mal lieber was Neues machen, okay? Schmeißt die Hupis durch den Club und schreit wo, wo. Winkt mit eurem Schluck und schreit wo, wo. Ich trag die Maske im Club und schreit wo, wo, wo, wo. Ich schmeiß mit Geld, yeah. Weil's der Braut gefällt. Ich kann's mir leisten, weil ihr Mann mein Tape bestellt. Ein Hotel mit Minibar ist ne ganz andere Welt als Party auf dem Splash und dann pennen gehen im Zelt. Ich penne im Wasserbett mit Eva und Jacqueline. Sie wollen sich was dazu verdienen, auf den Knien. Wenn wir die dicken Scheine aus der Porte ziehen, kriegen alle Frauen sofort harte Nippel in Berlin. Ich will einen 100-Euro-Schein mit meiner Fresse. Irgendwann bin ich so reich, dass ich euch alle vergesse. Dann bin ich so groß, dass ich auf euch runterspuck. Doch bis dahin bin ich wie Harry im Club. Schmeiß die Puppis durch den Club und schreit wo, wo. Winkt mit eurem Schmuck und schreit wo, wo. Ich trag die Maske im Club und schreit wo, wo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit wo. Schmeiß die Puppis durch den Club und schreit wo, wo. Winkt mit eurem Schmuck und schreit wo, wo. Ich trag die Maske im Club und schreit wo, wo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit wo. Yeah. Ich trag im Club meine Maske, keine Krone. Frauen mit süßen Titten bedienen oben ohne. Ich bin auf Burgs von der Nase bis ins Bein. Doch glaub mir, mein Freund, da passt noch mehr rein. Ich hol die Schwarze an meinen Tisch und lass sie tanzen. Bestell ihr'n Jim Beam, lass sie ne Nase ziehen. Ich bin so paranoid und durchsuch ihren Arsch nach Wanzen. Frauen kriegen davon harte Nippel in Berlin. Geld in ihrem Slip, mit Champagner voll gekippt. Ich nehm noch nen Trip und sie mit. So geht das ab, du fixst sie alle, wenn du Geld hast. Ich hab es, guck, ich schmeiß mit Fuffis im Club. Schmeiß die Fuffis durch den Club und schreit wo, wo. Winkt mit eurem Schmuck und schreit wo, wo. Ich trag die Maske im Club und schreit wo, wo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit wo. Schmeiß die Fuffis durch den Club und schreit wo, wo. Winkt mit eurem Schmuck und schreit wo, wo. Ich trag die Maske im Club und schreit wo, wo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit wo. Mit Geld ist keine Mission unmöglich. Arm sein ist tödlich, Geld macht die Welt macht. Ich will reich sein, Roman macht den Beat aus Gold. Ob sie es mögen? Bitte Glück, sei mir hold. Du brauchst ein Auto, so groß wie ein Schiff. Ich hab gehört, dass du sonst ein Niemand bist. Du brauchst ein Schiff, so groß wie ein Haus. Ich weiß nicht warum, doch man sagt, dass du das brauchst. Komm nicht zu mir und frag auch nur nach einem Cent. Ich hab selbst ein zu geringes Kontingent. Mit einer Million mach ich euch platt wie ein Puck. Ich hab keine 50 Cent, doch mach Party im Club. Schmeiß die Puppis durch den Club und schreit wo, wo. Winkt mit eurem Schmuck und schreit wo, wo. Ich trag die Maske im Club und schreit wo, wo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit wo. Schmeiß die Puppis durch den Club und schreit wo, wo. Winkt mit eurem Schmuck und schreit wo, wo. Ich trag die Maske im Club und schreit wo, wo. Homie, hör mir zu, mach's nach, schreit wo. Die Sekte schreit, West-Berlin schreit, das MV schreit, Agro schreit, Headrush schreit, Flair schreit, alle zusammen schreien.